Es gibt noch eine zweite Antwort und die beginnt mit einem Lied der Sängerin Rihanna. Work, work, work, work, work, work. He said me huffy work, work, work, work, work, work. So fängt der Song an, der eigentlich recht viel Text hat, von dem aber die meisten Leute nur genau diese Zeilen mitsingen können, die sich immer wiederholen. Work, work, work, work, work, work. Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das Lied bildet ab, was Hannah Arendt in Vita Activa beschrieben hat, dass der Begriff Arbeit, der früher einmal so viel bedeutete wie Mühe oder Plage und in dem angelegt war, dass Menschen sich körperlich schinden, inzwischen seinen Sinn verloren hat. Arbeit ist überall. Sie ist ein Schreibtisch im Callcenter. Sie ist die Hausarbeit an der Universität. Sie ist der Wurf mit 5 Welpen im Keller eines Golden Retriever-Züchters. Sie ist die Recherche des Journalisten, der Nachhilfeunterricht fürs Abitur, der Entwurf des Architekten, der Trainingsplan im Fitnessstudio und ein Gespräch unter Kollegen beim Feierabendbier. Arbeit ist das, was alles bestimmt. Unsere Identität, unser Familienleben, unseren Freundeskreis und unseren Wohnort.